macht sie wie die vorige, die Frau Kammerfrau Constantia. Offeriert mir die verstorbene Garderobe von ihrem überstandenen Gemahl und will, ich soll Jäger sein. Elegant, die Jägerlivree, die ich jetzt trage. Wenn die gnädige Frau von einem Jäger nichts anderes verlangt, als Wagentürl aufmachen und aufs Brettl hupfen, so viel kann ich allenfalls leisten in der Forstwissenschaft. Perücken, die habe ich viel zu danken. Ja, die Kost hier im Schloss ist delikat, der Trunk exquisit. Und ich weiß wirklich nicht, ob mich mehr mein Glückswechsel oder der Tokaier schwindelig macht da im Schloss soll. Ah, das lasse ich mir gefallen. Die Gärtnerkleidung hat so etwas Bauernhaftes. Und ihr Exterieur ist ja ganz für das edle Jagdkostüm geschaffen. Wenn nur mein Exterieur an der gnädigen Frau dieselben gnädigen Ansichten erzeugt. Ich fürchte sehr, dass ein ungnädiger Blick von ihr mir den Hirschfänger entreißt und mir Krampen und Schaufel in die Hände spielt. Sie trauen mir sehr wenig Einfluss im Hause zu. Mein verstorbener Mann war hier Jäger. Und meine Gebieterin wird gewiss nicht glauben, dass ich immer Witwe bleiben soll. Gewiss nicht. Solche Züge sind nicht für den lebenslänglichen Schleier geformt. Gesetzt nun, ich würde mich wieder verheiraten. Zweifeln Sie, dass die gnädige Frau meinem Mann einen Platz in ihrem Dienste verleihen würde? Aber der Zweifel wäre Frevel. Ich sage das nicht, als ob ich auf Sie Absichten hätte. Natürlich, da haben Sie keine Idee. Ohne etwas zu verreden, sage ich das. Nur um Ihnen zu beweisen, dass ich die Macht habe, jemandem eine Stelle auf dem Schlosse zu verschaffen. Oh, rabenschwarzer Schädel, du wirkst himmelblaue Wunder. Mein seliger Mann. Na, hören Sie auf. Nennen Sie nicht den Mann selig, den der Taschenspieler tot aus Ihren Armen in das Jenseits hinüberchangiert hat. Nein, der ist es, der sich des Lebens in solcher Umschlingung erfreut. Oh, Constantia. Man macht dadurch überhaupt dem Ehestand ein sehr schlechtes Kompliment, dass man nur immer die verstorbenen Männer, die ihn schon überstanden haben, die Seligen heißt. Also sind Sie der Meinung, dass man an meiner Seite stolz in die unbekannten Welten blicken und sich denken kann, überall kann's gut sein, aber hier ist's am besten. Schmeichler. Das sind die neuen metaphysischen Galanterien, die wir erst gekriegt haben. Ich glaube, ich höre ihn im Vorzimmer. Bitte, bitte, bitte, bitte, bitte, bitte, bitte.